your relationship with Jesus ist zu serious. Wenn Leute dir sagen, dass deine Beziehung mit Jesus Christus zu ernst ist, hey, it's too serious. Sie ist zu radikal. What should be serious in your life? Was sollte ernst sein in deinem Leben? Is it education? Ist es Bildung? Is it the flesh? Ist das Fleisch? Is it death? Ist es Tod? Or life? Oder Leben? Jesus said, I am life. Jesus Christus sagt, ich bin das Leben. He said, the thief comes to steal, to kill and to destroy, but I come to give life. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten, zu zerstören, aber ich bin gekommen, um das Leben zu geben. I don't know if you're, somebody is getting it. Yeah. You know that Satan can even go through you. Der Teufel kann selbst durch dich gehen. You know, he will give you excuse why you are not to be in the church. Er wird dir Ausreden geben, weshalb du nicht zur Gemeinde kommst. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Why? Because I have this, I have that. You go through job, you go through so many things to so help Dinge, God's children. Um Kinder Gottes davon abzuhalten, da zu sein, wo sie sein sollen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If we okay, there's a place also. Then you are in verse 9, talk about hellfire. Und in Vers 9 spricht du über die Hölle. Amen. I'll quickly go through so that we go to that of hell. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because Jesus talks about Satan and hell a lot. Denn Jesus hat sehr oft über den Teufel und die Hölle gesprochen. In Old Testament, there was you hardly see places mentioned about Satan. Im Alten Testament wird wenig über den Teufel gesprochen. Because no one could defeat him then, except God alone. Damals konnte ihn niemand besiegen außer Gott selbst. Amen. Amen. No one could do anything with Satan. Niemand konnte irgendwas mit dem the Teufel price machen, have not been paid. Weil der Preis noch nicht bezahlt worden ist. Amen. The power has not been taken away from him. Die Kraft wurde ihm noch nicht strength weggenommen. Er hatte noch diese Macht. But when Jesus came, aber als Jesus Christus gekommen, those 3 days he went to Satan. Diesen 3 Tagen hat er hat er den Teufel sozusagen entblößt. Those 3 days he went there. Ist er dorthin gegangen? To Satan. Zum Teufel. In Colossians, if you read Colossians 2. Kolosser 2 lesen wir. Amen. Amen. He took everything from Satan. Und hat den Teufel beraubt. And now say, now said all power und hat and gesagt, authority alle belong Kraft to me. Und Autorität gehört mir. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why Satan is zero. Deswegen ist der Teufel ein it's nichts, nothing. Ein niemand. It's a loser. Er ist ein Verlierer. Amen. Amen. Amen. Amen. But without Jesus, aber ohne Jesus hat er Kraft. He can still beat you. Ohne Jesus kann er dich. You only come in Jesus' name and not in your natural name. Deswegen musst du in Jesus' Namen kommen und nicht in deinem eigenen Namen. Praise the Lord. Then in verse 10, he said, take heed that you despise not one of these little ones. For I say unto you, that in heaven your angels do always behold the face of my Father, which is in heaven. You see something there? He's talking about you and me. Es geht um dich und mich. Thank you. Why should you be afraid if you know all this? Wieso sollst du Angst haben, wenn du all diese Dinge weißt? If you can remember this, wenn du dich why should you be afraid of whatever is outside? Wieso hast du noch Angst vor dem, was auf dich zukommt? When you swore, say, he that is in you is greater than whatever is outside. Wenn dein Wort ganz klar sagt, dass der in dir ist, ist größer als der auf der Welt. It's sad to don't believe. Es sei denn, du glaubst nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There's somebody in charge of the military department. Es gibt jemand, der für die Armee Gottes sozusagen and that person zuständig is Michael. Ist. Und das ist Engel Michael. Every government has a communication department. Jede Regierung hat sozusagen eine Kommunikationsabteilung. Gabriel is in charge of that. Und Gabriel ist für diese Kommunikation and there zuständig. Is the music department. Und es gibt auch die Musikabteilung. And Lucifer was in charge of that. Und Lucifer war dafür zuständig. Is somebody getting something? Lucifer was in charge of the music Lucifer department. Lucifer war für diese Musik zuständig. That's why you know we need to be careful with music. Deswegen müssen wir aufpassen mit Musik. You know, you any decision you take. Jede Entscheidung, die wir treffen. Is going to be Christ or Satan. Ist entweder Christus oder der Teufel. If you are going to choose, wenn du dich entscheidest, you are going to choose Christ or Satan. Wirst du dich entscheiden zwischen Christus. Whoever you are going to praise, is going to be Christ or Satan. Entweder feierst du Christus oder feierst den Teufel. Your music, the music you listen to. Die Musik, die du anhörst. If it is not praising Jesus, it's automatically it's praising Satan. Wenn sie nicht Christus verherrlicht, verherrlicht sie den Teufel. You know, people, People always want to see the third part. Leute wollen immer eine Grauzone erschaffen. There is no third part. Aber es gibt keine Grauzone. It's either life or death. Entweder ist Leben oder Tod. Is somebody getting it? There's no in between. Das ist keine Zwischen. Is it a truth or lies? Entweder ist es Wahrheit oder Lügen. No in between. Praise the Lord. It's either Christ or Satan. Entweder ist es Christus oder der Teufel. They are the only two powers that control the earth. Zwei Mächte, die Erde kontrollieren. Let's go to Revelation again. Offenbarung. Go to Revelation 12 again. Offenbarung 12. Praise the Lord. Amen. From verse 10. He said, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of the brethren is cast down, which accused them both before our God day and night. And they overcame by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the dead. Verse 12. Therefore rejoice, you heavens. He said, you heavens. That's plural. I'm not singular. Ihr Himmel. Can you see? Heaven is not just a place. Not just one. There are heavens. Somebody getting something here. He said, rejoice, you heavens. Darum seid fröhlich, ihr Himmel. If you are a child of God, you are already in heaven. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du schon im Himmel. Okay. And you that dwell in them. Then he said, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. He says, the devil is here on earth. Er sagt, der Teufel ist hier auf Erden. He doesn't have a body, but he's looking for Körper, a body to go to. Aber er sucht nach einem Körper, durch den he er gehen is kann. In the atmosphere. Er ist in der Atmosphäre. His atmosphere is his territory. Und da ist sein Territorium. Amen. Amen. Until he has a body, he can do you nothing. Erst wenn er einen Körper hat, kann er arbeiten. Praise the Lord. Halleluja. We are not to forbid music. Wir sollen Musik nicht verbieten. Amen. But let it praise Christ. Aber lass zu, dass Musik ist, die Jesus Christus verherrlicht. And not praise Satan. Und nicht den Teufel. Amen. Amen. You know, those in art, in dancing, in media songs, acting, you are, you know, that territory, you are in the territory of Satan. I know he's everywhere, but he's especially of that music department. Der Teufel ist sehr krass in diesem Bereich von Kunst unterwegs, was Tanzen, was Musik und all diese Sachen angeht. He is expert in it. Er ist ein Experte darin. That was his territory. Weil das war sein Territorium vorher. Amen. And that's why he loved praises. Deswegen liebt er auch Lobgesang. He told Jesus, if you can worship me, I will give you everything. Can do everything for praises. Hat er zu Jesus gesagt, ey, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir alles. The temptation, during the temptation. Als er Jesus versucht hat in der Wüste. Praise the Lord. He loved praises. Er liebt es, gefeiert zu werden. He loved music er liebt so Musik. Much. He knows that once you are praising, once you are dancing and praising Jesus. You know we sang here today and we dance. Wenn wir tanzen und Herrn preisen, he's doing three things. Das tut drei Dinge. It's affecting you. Es beeinflusst uns. It's affecting God. Es beeinflusst den Wahrheit der Gott. Satan. Und es beeinflusst auch den Teufel. He hates to see you praising your father. Weil der Teufel hasst es, wenn wir unseren Vater preisen. He loved praises. Er will selber angebetet werden. In heaven, he demanded to be praised. Im Himmel wollte like er God. Angebetet werden wie Gott. That was why he was kicked out. Und deswegen wurde er verbannt. Amen. And that's why when people are praising themselves to their wenn Leute sich selbst preisen und praise the Lord. Hallelujah. We boast, but we boast of Jesus. Wir sollen prallen, aber mit Jesus Christus. Amen. Amen. We boast of Jesus. Wir prallen. And boasting of Jesus promote Christ and not promote self. Und über Christus zu prallen, das fördert Christus und nicht das selbst. I cannot thank God that my children they cannot make it without Jesus. Deswegen bin ich dankbar, dass meine Kinder ohne Jesus Christus es zu nichts bringen. They are not clever. One more we call clever. Schlau genug, um selber sich auf ihre Intelligenz zu verlassen. People want to have clever children. Menschen möchten intelligente Kinder Doktor, haben, Lawyer, die dann Anwälte, Ärzte, sonstiges werden. I only want my children to know Christ. Aber ich will einfach, dass meine Kinder eine Beziehung mit Jesus Christus haben. Ja, Uni ist cool. Ja, ist cool. Uni. Und das heißt nicht, dass... But Uni is not coming from, it's coming from their father. Das heißt nicht, dass sie nicht zur Schule gehen oder dass sie nicht zur Uni gehen. Aber diese ganzen Sachen kommen vom Herrn. Er leitet sie dazu. I tell them, go to Christ. Allow Christ to lead you. Ich sage, Christus soll sie leiten. I should never lead you. Und nicht ich. You know, parents want to lead their children. Aber Menschen, Eltern wollen ihre Kinder oft leiten. And, you know, just listen to me and be like me. Hör mir zu und sei so wie ich. Be like me that keep on rejecting Jesus. Aber sei so wie ich, der Jesus immer wieder verletzt. Be like me that keep on hating the truth. Der immer wieder die Wahrheit hasst. Be like me that never, no, Christ is not number one in my life. It's all about money. Bei dem Christus nicht die Nummer eins ist, sondern Geld oder irgendwas anderes. Reject it. Aber das müssen wir verweigern. Amen. Amen. Das wollen wir nicht. Choose Jesus Christ for them. Wir entscheiden uns für Jesus Christus. Help them to choose Christ. Nicht nur für uns, aber auch für unsere Kinder. Amen. Amen. Help your parents to choose Jesus Christ. Hilf deinen Eltern, sich für Christus zu entscheiden. If you join them, weil wenn du two wrong can never make it right. Wenn du sie in ihrem falschen Weg unterstützt, wird das nicht richtig machen. If your father is saying, don't go there, and you join your father, two wrong can never make it right. Wenn dein Vater dir das Wort Gottes verbietet, dann, und du das akzeptierst, wird es die Sache nicht besser machen. Is somebody getting it? But if you choose Christ and ignore them and reject whatever, you know, it's not fighting them, be praying for them. Because it's Satan that is doing something. Aber wenn du dich für Christus entscheidest und weiterhin für sie betest, damit hilfst du ihnen. Be praying for them. Bete für sie. Amen. Amen. Don't hate them, love them. Sie nicht, sondern liebe sie. And tell them the truth. Und sag ihnen die Wahrheit. That Jesus is the Savior. Dass Jesus der Retter ist. That can you not even see the world today? Das seht ihr die Welt nicht. No, can you see? Can't you even open your eyes and see things today? Augen nicht öffnen und den Herrn sehen. They reject the only solution. Sie verweigern die einzige Lösung. Parents force their children to leave Christ. Und es ist so traurig, wie Eltern ihre Kinder dazu drängen oder zwingen, den Herrn zu verlassen. Amen. Amen. Please don't join them. Bitte sei nicht so. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. So that you can be there for them to bring them to Christ. Auch für sie da sein kannst, um sie auch zu Christus zu bringen. Don't join them and go to hell. Hell is free. Heaven is free. Befürworte sie nicht und geh dann mit ihnen ins Verderben, die Hölle, weil die Hölle ist ein realer Ort und der Himmel ist auch ein realer Ort. You will not love to see them in hell. Dir wird es nicht gefallen, diese Menschen dort zu sehen. Dir wird es nicht gefallen, Menschen der Hölle zu sehen, die du liebst. Amen. Amen. The pain is too much. Dieser Schmerz ist unerträglich. You read Luke 16. In Lukas 16 lesen wir. The rich man and Lazarus. Der reiche Mann und Lazarus. Praise the Lord. You read Luke 16. Jesus told us that our hell is real. In Lukas 16 erklärt uns Jesus, dass der Himmel ein realer Ort ist. God there later. Amen. Und die Hölle ein realer Ort ist. The rich man was in hell. Der reiche Mann Lazarus was in die Hölle the bosom of Abraham. Lazarus der Bettler ist and I wanted to speak also about that bosom of Abraham. Und ich wollte auch über Abrahams Schoß sprechen. We no longer go there. We now go straight to Christ. Wir gehen nicht mehr dorthin, sondern zu Christus. Amen. Amen. Before the coming of Christ, it was the bosom of Abraham. Bevor Christus gekommen ist, war es Abrahams Schoß. There are places in the Bible. I wanted to show. I don't know. Maybe we'll get it. Let's see. Amen. Amen. Praise the Lord. Promoting self is promoting Satan. Das Selbstfördern ist den Teufel fördern. Praising yourself is praising Satan. Sich selbst zu feiern bedeutet den Teufel zu feiern. You know the spirit of I. Dieser Geist der Selbstsucht. Das ist ein bösartiger Geist. It should be Christ. Es sollte Christus sein. That spirit is so heavy, especially in Europe. Dieser Geist der Selbstsucht ist so groß, besonders in Europa. I know it's everywhere. It's ich weiß, in dass Africa, er überall herrscht, auch in Afrika. But here. Aber hier. My God. Was, die hört man nicht so gut zwischendurch. Who? Nee, ich sag mal, sie hört man sich nicht, zwischendurch nicht so gut. Aber wir müssen darauf achten können, dass ihr aufeinander. Okay, thank you, Chef. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Promote yourself is promoting Satan. Das selbst zu fördern ist den Teufel zu fördern. Satan can go through anywhere. Weil der Teufel durch alles gehen kann. Not only through music. Nicht nur durch Musik. You know, David was a king. David war ein König. And a musician. Und ein Musiker. Amen. Amen. His music was to praise God. Seine Musik war da, um den Herrn zu preisen. And not to praise Satan. Und nicht den Teufel. I don't know if somebody is getting it. He was a king and he was a musician. Er war ein König, aber auch ein Musiker. Can play all these instruments. Er konnte also the Bible wants Instrumente spielen. You know when demons they were upon King Saul. Als Dämonen auf König Saul waren. David had to play music to cast out the demons. Musste David Musik spielen, damit diese Dämonen weichen. Praise the Lord. Amen. Because music can cast out demons. Weil Musik auch Dämonen austreiben. And it can invite demons. Es kann aber auch Dämonen einladen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Aufschreiben. Remember, Satan loves praises. Erinnert euch, der Teufel, er liebt Lobgesang. Amen. Again, Luke 4. Lukas 4. Amen. He told Jesus to worship him. Er hat zu Jesus gesagt, er soll ihn anbeten. He can do anything to have worship. Er tut alles, um angebetet zu werden. He was so much hungry of self. Er war so hungrig nach seinem Selbst. The spirit of self is the spirit of Satan. Der Geist des Selbst ist der Geist des Teufels. That spirit, you know, we have to hate it and reject it. Und diesen Geist sollten wir verweigern und hassen. Amen. Amen. And that is still Satan today. Und das ist der Teufel heute immer full noch. Full of self. Voll vom Selbst. Satan is still full of self. Er ist immer noch voll vom If Selbst. If you start seeing yourself, then you know that Satan is working. Wenn du anfängst, dich selbst zu sehen, merkst du, dass der Teufel arbeitet. Is somebody getting something here? If you start seeing yourself, wenn du anfängst, what people are doing to you, people are not inviting you for something. Was Leute dir antun, you know Satan has started. Dann weißt du, dass der Teufel angefangen hat. Instead of rejoicing that God's children are one, anstatt dich Satan will say, what about you? Dass Kinder Gottes eins sind, gehst du auf die Bühne des Teufels ein, der dir einreden will, was ist mit dir? Praise the Lord. Halleluja. The spirit of self is everywhere. In your church is there. Der Geist des der Selbst. And if we are not careful, it will be here. Ist in der Gemeinde, in vielen Gemeinden. Wenn wir nicht aufpassen, wird er auch in dieser Gemeinde sein. That same spirit of self is that spirit. It's what Satan used to, you know, he used it to take away Eve. Und das ist auch dieser gleiche Geist. To destroy Eve. Den er benutzt to destroy man. Und den Menschen zu betrügen, zu verführen und zu zerstören. Amen. Amen. That's spirit, you know, it's Genesis. We got there, Genesis 3. 1. Mose 3. Amen. No, Jesus talks about self in many places. Jesus spricht sehr oft über das Selbst. You go to Luke 12. Lukas 12. It's somebody that was so rich. Da geht's um jemanden, he was planning of I. How will I do this? How will I do this? It's all about I. Und er hat geplant, was er mit seinem Reichtum als nächstes machen wird. Are we to even go there? Go to Luke 12. Praise the Lord. First of all, go to Luke 12. Lukas 12. Praise the Lord. Halleluja. Amen. From verse 16. Lukas 12, Vers 16. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a rich man brought forth plentifully. He brought up, you know, when you receive your salary, your account is full. Wenn du dein Gehalt empfängst, ist dein Konto in den meisten Fällen voll. Amen. You know, a lot of us, we buy the most expensive things. Viele von uns kaufen sehr teure Dinge. Amen. Amen. If I see... Daddy. I don't want... behaving to be rich, behaving to have the best. I don't know how I'm going to put it. Behave, meinst du mit pretending? Pretending. Okay, so, thank you, Schatz. So pretending. Tun, als ob man reich ist. Amen. You know, when I see what people spend their money on, wenn ich sehe, wofür Leute ihr Geld ausgeben, I'm so surprised. Bin ich sehr verwundert. Amen. You know, I drink normal water. Ich trinke normales Wasser. Amen. I eat just normal food. Ich esse normales Essen. But what is important for me and to me is Christ. Aber was mir wichtig ist Jesus Christus. And not the other things. Und nicht Dinge. I don't know if somebody is getting it. That spirit of I is still there. Und dieser Geist des Selbst ist immer noch da. You know, God changed, you know, to promote Christ, you will not be there. But to buy expensive things, you will be there. That is I. Und was ich damit sagen will, dass um teure Dinge zu kaufen, dafür ist man bereit, sein Geld auszugeben. Aber um Kinder Gottes zu unterstützen, dafür will man sein Geld nicht hergeben. You know, if I... Let us look at here. Amen. From verse 17. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruit. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my food and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods, laid up for many years. Somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Have you seen the spirit of self? It's all about you. Es geht nur um dich. Amen. Amen. But God said unto him, thou fool, this night your soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that laid up treasure for himself and is not rich towards God. Praise the Lord. Hallelujah. The spirit of self, self, self. Der Geist von selbst, ich. Selbst, selbst, ich. It should be Christ, Christ, Christ. Es sollte Christus, Christus, Christus sein. The greatest enemy to man is self. Der größte Feind des Menschen ist das Selbst. It is not even Satan. Und nicht der Teufel. Because until he can take your eyes on you, to be on you, to be you, he cannot deceive you. He cannot beat you. Weil erst wenn er deine Augen auf dein Selbst richtet, kann er, hat er eine Angriffsfläche. Satan loved that word self. Der Teufel liebt dieses Wort. He loved it so much. Satan loved that word. Er liebt diesen Begriff. Without self, Satan cannot steal, kill and destroy you. Weil ohne das Selbst kann der Teufel nicht von dir stehlen, töten oder zerstören. You know what they are doing to me? Weil es geht dir dann um das, was man dir antut. They never invite me for anything. Man lädt mich nicht ein. What, you know, I can remember years ago. Ich kann mich vor Jahren daran erinnern. When I was full of self. Vom you know, they, if they don't invite us for birthday, we are always angry. Wenn man myself and my husband, we are not happy. Zu Geburtstag, our friend. War ich mal sehr traurig darüber. Amen. We don't like it at all. Hat mir gar nicht gefallen. But coming to Christ. Aber ich zu Christus since gekommen, I now know that it's just about Jesus. Als ich dann wusste, dass es nur um Jesus geht. No, they don't invite me. I just say thank you, Jesus. Habe ich den Herrn verdankt, sobald man mich nicht einlädt. Yeah, you don't want me to be. I don't even want to be there. Denn ich will gar nicht da sein, wo du mich nicht haben willst. Amen. Amen. If I'm not there, my God children are there. Ah, thank you, Father. Und wenn ich nicht da bin, sind aber andere Kinder Gottes da. That even when, even sometimes I'm not there. Aber manchmal bin ich nicht da. But God children are there. Aber Kinder Gottes sind because da. You are there. Weil du da bist. Then it means I'm also there. Das heißt, dann bin ich auch da. Though I'm not there physically. Obwohl ich nicht I don't know if somebody's getting it. Da bin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The spirit of self. Das, der Geist des Selbst. Is the spirit of demon. Ist ein dämonischer Geist. Amen. Amen. We have to reject it. Und das müssen wir verweigern. If somebody starts saying I, wenn jemand anfängt mit dem ich. So help him to come to Christ. Hilf ihm zurück zu Christus and zu kommen. Help him to know that it's Christ. Und hilf Christ, ihm zu erkennen, Christ. Dass Christus, Christus, Christus ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that was what Jesus did. Das hat Jesus with getan. John the Baptist. Mit Johannes den Täufer. Are you the one we are to wait for, or should we wait for another? Because, you know, it means, you know, John was already seeing himself. Als er gesagt when he hat, was in prison. Ist Jesus wirklich derjenige, auf den wir gewartet haben, oder ist jemand ein anderes unser Retter? Und er hat diese Frage gestellt, weil er angefangen hat, auf sich selbst zu schauen. Amen. And you know, Jesus had to refer him to Christ, to himself, to him. Jesus hat ihn auf that it should be about me hat and not about Jesus the flesh. Dass es dir Jesus gehen muss und nicht auf dein Fleisch. Let's go to Genesis 3. 1. Mose 3. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 3. 1. Mose 3. Praise the Lord. Halleluja. 1 and 2. 1. Mose 3, 1 und 2. He said, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God hath made. And he said unto the woman, yea, hath God said, you shall not eat of the of every tree of the garden. Amen. 1. Mose 3, Vers 1. Virginia, help us to read it. Vers 1. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Praise the Lord. Hallelujah. He says, you. Yeah, have God said you. Ye. Because it's all about you. Weil es nur euch geht. You know, Satan directed her to herself. Der Teufel hat sie sozusagen auf sie selbst it's gelenkt. Not about God, it's about es you. Es geht um Gott und um dich. Christ should be number one. Aber Christus sollte die Nummer eins sein. People, other people should be number two. Und andere Menschen an zweiter you Stelle. Are number three. Und du an dritter Stelle. You are not even number two. Du bist doch nicht mal die zweite Person. According to the gospel of Christ. Nach dem Evangelium von Christus. Christ is number one. Christus ist die Nummer eins. This is what they will hate it. People will hate it. Religion will hate it. Gefällt das nicht. Religion will das nicht befürworten. Praise the Lord. Amen. And in verse 2, I want us to go there. And the woman said unto the serpent, we may eat of the tree, of the fruit of the tree of the garden, but of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Can you see something there? There's something wrong there. God did not say you don't touch it. He said don't eat it. Gott hat nicht gesagt, berührt die Frucht nicht. Er hat nur gesagt, isst davon nicht. When God spoke to Adam about the fruit. Als Gott zu Adam gesprochen hat. Look at Genesis 2. 1. Mose 2. Vers 16 and 17. 16 und 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. You see it? Eat all. Von allem darfst du essen. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day thou doth eatest thereof, thou shalt surely die. He did not say, don't touch. Er hat nicht gesagt, du gehörst nicht. You know, that is what religion do today. Das ist das, was Religion tut. They add their own. Sie fügen ihre eigenen Lügen hinzu. Anything of Christ, you don't take away, you don't add. Aber wenn Christus spricht, sollten wir nichts da hinzufügen oder wegnehmen. Is somebody getting it? Mm-hmm. You don't take away, du if you don't add. Weg davon, was Jesus sagt, und du nimmst auch nichts hinzu von dem, was Jesus sagt. And that's why the woman touched it, and he found out that there was nothing wrong. Then he now ate. Eva hat dann die Frucht berührt und gemerkt, da passiert nichts, und hat dann gegessen. That's why people come to religion and say, okay, we have tested Jesus. Then it means Jesus is not even there. Deswegen Leute kommen zu Religion und sagen, ja, ich war schon in der Religion, ich hatte Religion schon gemacht und da war nichts. Und die denken, dass sie aber, weil sie Religion ausprobiert haben, Jesus Christus ausprobiert haben. Das stimmt nicht. I don't know if you understand it. Amen, the connection. People, you know, people go to religion. Leute gehen zu they go to religious church. Zu religiösen Gemeinden. Amen. And they listen. And they are not saved. Und sie werden nicht dann retten. And you know, when any time you are not talking about Jesus Christ, they don't even want to hear. They say, I've been there. Und wenn du dann über Jesus sprichst, sagen sie, ich kenne das schon, ich war schon mal in der Kirche. You only touch, you did not eat. Aber du hast nur berührt und nicht gegessen. And that touching will take you away. Aber dieses Berühren wird dich leider dann vom Weg abbringen. Amen. And Satan uses that touch. Und der Teufel nutzt dieses Berühren. He uses it a lot. Amen. Nutzt das. Praise the Lord. Halleluja. Satan needed a body. Der Teufel braucht einen Körper. Your body can either be of Christ or for Satan. Dein Körper ist entweder für Christus oder für den Teufel. Until he achieves you to see yourself, he cannot do you. He can do you nothing. Erst wenn er erreicht, dass du dich selbst siehst, kann er nichts anhaben. If you start seeing you, wenn du anfängst, dich selbst zu sehen und nicht Christus, know that Satan is working. Wisst ihr, dass der Teufel am Werk ist? Praise the Lord. Halleluja. You know, once you start seeing you and not Christ, Satan is going to consume you. Wird der Teufel dich except you repent. Es sei denn, du tust Buße. And return to Christ. Und gehst zurück zu Christus. Amen. Amen. Turn to see Christ. Gehst zurück Christus. Stop zu seeing what people are doing to you. Und hörst auf das zu schauen, was Menschen dir antun. Again, Colossians 1. Kolosser 1. He said everything was created by him and for alles him. Alles wurde für und von Christus erschaffen. When Jesus came, he talked about Satan a lot. Und als Jesus kam, hat er viel über den Teufel and gesprochen. And he also talked about hell a lot. Und hat auch viel über die Hölle gesprochen. I want to quickly talk about hell. Ich will kurz über die Hölle sprechen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Let me teach just few things. I will not teach all because of time. Amen. You know, the time always, we don't always have time. Amen. Amen. But we should have time for Christ. Amen. Amen. Amen. There are three words for hell. Es gibt three drei words. Worte für die Hölle. One is Gehenna. Eins ist Gehenna. Gehenna. It means the place of torment. Es bedeutet ein Ort der Qual. The second is the word the pronunciation. Sheol. Sheol. S-H. E, can you write it, please? Ja. S H. Kannst du am besten alle drei schreiben, bitte? Ja, danke. Ja. S. S H. Also. It's not S C. S H. E O L. E O L. That's is that Shoel. You see, the second is Shoel. Das zweite ist Shoel. And that is the lake of fire. Und das ist der Feuersee. And the third is Hades. The third is Hades. Ist Hades. Hades. The first is Gehenna. Hades is H-A-D-E-S. H-A-D-E-S. Then Gehenna. Gehenna. That is the first. Their pronunciation. Place. Praise the Lord. Hallelujah. We'll quickly go through them a little bit. Amen. The heinous mean the place of torment. Heinous, what a cry. If you go to, let's go to Luke 16. Lukas 16. Go to Luke 16. Lukas 16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Luke 16. Verse 23. Das ist geschrieben G-E-H-I-N-N-O-M. Das erste. Ja, habe ich schon. Also ich habe es auf Englisch geschrieben. Ah, okay. Luke 16. Lukas 16. Oh, sorry. Luke 16, verse 23, yeah. Let me see. Because we go to that of Matthew too. Lukas 16. Luke. Lukas 16. Lukas 16. Are we there, please? Mm-hmm. Vers 23. He said, in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Talking about the rich man. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. You get it. He was in a place of torment. That place is also called hell. Er war an einem Ort der Qualen. Dieser Ort wird auch Hölle genannt. Amen. But that is different from the lake of fire. Aber das ist wiederum anders als der Feuersee. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. Then the second is Sheol, which is the lake of fire. Go to Revelation 20. Und Sheol ist der Feuersee, Offenbarung 20. Revelation 20. Offenbarung 20. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation 20. Verse 10 and 14. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Amen. Then in verse 14. He said, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Oh, that's the zweite Tod. Have you seen the second death? The first, who can still remember the first? Wer kann sich noch an den ersten erinnern? The first death. Der erste Tod. First death are four types of death. Vier Arten von Tod. Amen. He said, this is the second death. Das ist der zweite Tod. Praise the Lord. The first is when the Spirit of Christ leaves you. Der erste ist, wenn der Geist, you are still here on earth, you are a dead Gottes man. Dich verlässt. Then God is the second death. Wenn das den zweiten Tod. Then number three, the soul that sinned shall die. Und der dritte Tod ist die Seele, die sündigt, wird sterben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then number four. Und viertens, the physical death. Der physische Tod. What man called death. Was der Mensch tot nennt. When your body and your spirit are separated. Wenn dein Körper und dein Geist getrennt voneinander sind. Amen. Amen. When your spirit, when your body dies. Wenn dein Körper stirbt. Because your spirit never dies. Weil dein Körper dein Geist stirbt nicht. Amen. Your spirit never dies. Dein Geist stirbt forever. Nicht. Er wird für immer the spirit of unbelievers is going to live forever. Der Geist der Ungläubigen. That they are going to be in hell. Wird für immer leben, aber auf ewig in der Hölle. Kannst du noch kurz die vier nochmal kurz da sagen? That of death. Ja genau. Okay. Weil ich bin okay. Leben. Okay. Schon. Tod. Also die vier Arten. Also Number one. If you want, the first death is Genesis 2. We just read it. Also der erste Tod ist in 1. Mose, wo wir lesen. Where God introduced death to man, als, to Adam. Adam, als Gott Adam den Tod vorgestellt hat und gesagt hat, dass wenn if du mich you was eat abnimmst, the fruit, you will surely die. Wirst du sterben. And Adam ate the fruit. Und Adam hat von and Frucht he died. Und but he was still alive. Aber er hat noch gelebt. And years upon years. Mm. But the Bible said he was dead. Aber die Bibel hat gesagt, er war tot. Amen. What was different? Was war der Unterschied? The Spirit of God der Geist left Gottes him. War weg von ihm. A man that is not born again is a dead man. Ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, ein toter Mensch. If your father is not born again, he's not a child of God, he's a dead father. Wenn dein he's Vater dead. Nicht wiedergeboren ist, ist er leider tot. He's a walking corpse. Er ist eine wandelnde Leiche. You only have life if you have Jesus Christ. Amen. Wir haben nur das Leben, wenn wir Jesus haben. Only Jesus Christ, you don't have life. Ohne Jesus haben wir kein Leben. Praise the Lord. Hallelujah. That is the Bible. That's the Bible. And that is why preach today. Deswegen predigen wir jetzt. Don't be tired. Don't give up. Wir sollen nicht müde sein. Amen. Amen. Don't be tired. Don't give up. Wir sollen nicht müde sein und aufgeben. You know when somebody prayed. When Elijah prayed, als Elijah gebetet he told his servant, go and check. He said, go and check if there is rain. Hat er zu dem, if it's already raining Knecht after prayer. Gesagt, wir haben gebetet, schau mal bitte nach, ob es jetzt regnet. He said, no, I have not. I don't see any rain. Und gesagt, ich sehe keinen Regen. And God, he said, what did you see? He said, I saw something like a hand. Ich habe eine Hand gesehen im Himmel. I saw something like a hand. Etwas wie eine Hand. He said, that is the show. That is the sign that the rain is coming. Gesagt, it's already das, there. Ist das let Zeichen, us go. Dass es regnen wird. Is somebody getting it? Hmm. Yes, the first move. And the movement continues. Und ich will das einfach nur erklären als, es gibt ein Zeichen vor der Manifestierung. Praise the Lord. Halleluja. That I can even listen to you at all. It's a sign that something is... The door is open. Dass sie dir zuhören überhaupt, ist schon mal ein Zeichen, ein Schritt. That they can listen to you at all. Dass sie dir überhaupt zuhören, ist ein Zeichen. Amen. And please, you know, when you throw a stone into the midst of dog. Wenn du einen Stein in eine Hundemeute schmeißt. And the one it meets most is going to bell most, is going to shout most. Und der Hund, der getroffen worden ist von diesem einen Stein, wird am meisten heulen von all diesen Hunden, die da in dieser in diesem Raum sind. The seed has been planted. Der Same wurde and gepflanzt it can surely grow. Und er muss wachsen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Still interpreting. Mama, ja. Sorry, noch eine Frage. Damit meintest du, dass Seed, was wolltest du sagen mit dieser Hunde, Hundebeispiel? The Seed, what is planted? Was ist das? That's, you know, for you to be speaking to them and they are listening to you. Mm-hmm. It's a step forward. Mm-hmm. That's that the Lord is walking, is already walking. Dass du zu ihnen sprichst und dass sie dir überhaupt zuhören, ist ein Zeichen dafür, dass etwas sich tut. Quand on parle aux bien-aimés et qu'ils nous écoutent, ça signifie que Dieu est en train de travailler à travers nous. I hope you got it. Amen. Then I talked about when you throw a stone into the midst of dog. Yeah, you know, when you... If you are preaching the truth, and people that are so rooted in religion, something is going to affect them. Menschen, die sehr verwurzelt sind in der Religion, die werden darauf reagieren irgendwie, ob laut oder leise. Yeah, they are going to hate it. Es wird eine Reaktion darauf geben. It's going to affect them. Es wird sie. Because they are mostly in religion. Angreifen oder etwas mit ihnen machen. Because you are telling them that what they know is wrong. Weil du ihnen damit ja sagst, dass was sie wissen. That dog, that you know, the stone that you threw, that now hit him. You know, somebody that is not much in religion, we even listen. That one that hit most. There's something you are going to see a sign. Yeah. I don't know if you are getting it. Und jemand anderes, der nicht so tief verwurzelt ist, der wird das nicht so krass treffen als die Person, die dann wirklich von dieser Wahrheit getroffen wird, weil diese Wahrheit die Lüge, in der diese Person verwurzelt ist, angreift. Amen. But don't worry yourself. Aber mach dir keine Sorgen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said, tell them the truth. It did not say you convince them. Und nicht überzeuge sie. The Holy Spirit is there. Der Heilige Geist ist dafür da. To do his own job. Um sein Werk zu tun. Amen. Amen. Then, the first death is, you know, Genesis 2. Then the second death, it said, you know, here it talks about der erste Tod ist der erste, but here zwei. Revelation. Und der zweite Tod. Here you call it the second death. What God called death. Das, was Gott Tod nennt. Amen. Amen. This is what God called death. Das the das, first, was then Tod the second. But what man called death is when you die here on earth. Aber was der Mensch Tod nennt, ist, wenn man hier auf Erden stirbt. And God does not call that death. Aber das nennt Gott nicht Tod. Aber der Mensch nennt es Tod. God sees it that you are that you just change side. Gott sieht es als einfach ein Ortswechsel. Just change side. Ortswechsel. No. He said David slept with his father. David ist eingeschlafen. He's sleeping. The Bible calls it sleeping. Er ist eingeschlafen. You understand? But the natural will call it dead. Aber die natürliche Welt nennt es tot. Then the fourth is the soul that sinned shall die. Und das vierte ist die Seele. Or the new mind. Die sündigt, wird sterben. Unerneute Gedanken werden irgendwann gegen dich arbeiten. Praise the Lord. Maybe I still have it in one year. Later. Amen. The soul that sinned shall die. Die Seele, die sündigt, wird sterben. Only new soul is dead. Eine unerneute Seele ist tot. You can't be born again in your spirit. Du kannst wiedergeboren sein in deinem Geist. That is one of the reasons why you come to church. Das ist einer der Gründe, weshalb du zur Gemeinde kommst. That you are born again in your spirit does not mean it's over. Dass du wiedergeboren bist in deinem Geist ist nicht das Ende vom Leben. Satan can still get you. Der Teufel kann dich immer noch packen. Because he knows that your soul needs salvation. Deine Seele braucht Errettung. And your soul that needs salvation needs you. Und die Seele, die Errettung braucht deine Kooperation. And that very for soul to have salvation, it is gradually. It's not like born again that you just pray the prayer, everything is perfect. But that of soul is gradually. You renew your mind. It's daily. Diese Errettung der Seele ist nicht ein plötzlicher Wandel wie bei der Wiedergeburt, wo du betest und dann versetzt wirst direkt in das Königreich Gottes, sondern bei der Seele ist es ein tagtäglicher Prozess. Das sagt ja auch die Bibel, dass wir tagtäglich unser Kreuz auf uns nehmen sollen und ihm nachfolgen sollen. I don't know if you get it. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then in, okay, we have read that of Revelation 20. He said, death and hell were cast into the lake of fire. Tod und der Tod und die Hölle wurden in den Feuersee geschmissen. The spirit of death. Der Geist des Todes. The spirit of hell. Der Geist is cast into the lake of fire. Wurden in den Feuersee geschmissen. The spirit cannot die. Der Geist kann nicht. That's why God created lake of fire. Deswegen hat Gott for the spirit. Diesen Feuersee erschaffen. And für we also die call Geister. It hell. Wir nennen das auch Hölle. Amen. Amen. God called this the second death. Gott hat das diesen zweiten Tod genannt. Again, remember what God called that of the first. Amen. Amen. And what man called death. We just talked about them also. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When God introduced death to Adam. Amen. Gott Adam den Tod vorgestellt. Genesis 2:16 and 17. 1. Mose 2:16 und 17. The word man called death is when the body died. Was der Mensch tot nennt, ist, wenn der Körper stirbt. The separation of the spirit and the body, the physical body. Vom Geist und Körper. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And now the fourth is Ezekiel 18, verse 19 to 24. It said, the soul that sinned shall die, is dead. Und you can read it yourself. Ezekiel. Amen. Mm-hmm. Then a renewed soul is that it means a renewed soul is a dead soul, is dead. Das heißt, dass eine unerneute Seele eine tote Seele ist. Amen. Mm-hmm. Then the third world of hell is the world Hades. Der dritte Begriff für die Hölle ist Hades. We will quickly go into this word Hades. Wir werden uns das Wort Hades anschauen. It means grave. Das heißt Grab. It means cemetery. You know cemetery. Friedhof. Okay. Cemetery. Amen. Let's go to Matthew 16. Go to Matthew 16. Matthew 16. Matthew 16. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Matthew 16. Matthew 16. Look at verse 18. Verse 18. Jesus talks about Hades here. Matthew 16. Verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. I hope you understand what is here. What he called the gate of hell here, it means Hades. Was er hier Totenreich nennt, talking about Hades. It's talking about grave. Es geht um das Grab. No grave can separate it. Kein Grab kann es that will continue to live for me. Das kann kein Grab continue to live my live in my kingdom. Kann diesen Aufenthalt in meinem Königreich aufhalten für dich. Praise the Lord. Halleluja. The grave cannot stop God's children from living. Das Grab kann Kinder Gottes nicht aufhalten. We continue to live. Wir werden weiterhin leben. Our life continues even after the separation of the spirit and the unser body. Unser Leben geht weiter selbst nach der Trennung zwischen unserem Körper und unserer Seele. We are the only people on earth who have life and death insurance. Wir sind die einzigen Menschen auf dieser Erde, die eine Lebens- und Todesversicherung haben. Once you have Christ, you are insured. Wenn wir Christus haben, sind wir versichert. Amen. Amen. You know, here in Europe, they know what insurance is. In Africa, they don't even know the weiß man, was Versicherung bedeutet. In Europa weiß man, in Afrika kennt man das nicht. If you have Christ, you are well insured. Wenn wir Christus haben, sind wir that's gut versichert. Insurance. Christ is our insurance. Christus ist unsere Versicherung. In the natural world, your life insurance never benefits you. In natürlichen I don't know if Welt, somebody is getting it. Deine Lebensversicherung bringt dir selbst life insurance. Deine Lebensversicherung. It never benefits you. Es bringt dir nichts. It benefits those you leave behind. Es bringt dir denen was, die du zurücklässt. Those you left behind. Die Leute, die du zurücklässt. It's going to benefit them. Denen wird das was bringen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Christ's world, we are insured in both sides. Bei Christus sind wir versichert auf beiden Seiten. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The gate of grave, the gate of hell cannot stop Christ's kingdom from continuation. Die Pforten des, we just read it. Das Totenreich kann das Königreich Gottes nicht aufhalten. The government of this world. Let me put it this way. The government is like the German government and all other governments. They can only, they are only, you only belong to them here until you die. After death, it's no longer about German government. Aber nach dem Tod geht's, ist diese Bürgerschaft weg. The government of this world. Die Regierung dieser Welt. Example, the German government and other governments. Their rulership ends at the cemetery. Diese Regierung, diese Herrschaft endet bei ihrem Tod. Is somebody getting it? Bis dass der Tod sich scheidet. They end here. Once you die, cemetery. You know cemetery. They are everywhere. One is there, since one is there. Amen. Bis praise zum, the Lord. Bis zum Friedhof geht das. Und dann ist es vorbei. It's over. In another way, once you die, das heißt, wenn wir sterben, what the natural man called death, was der natürliche Mensch your passport hat, becomes useless. Ist dein Personalausweis nutzlos. But you have heavenly passport. Aber du hast einen himmlischen Ausweis. I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Halleluja. We have two passports now. Wir haben zwei Ausweise. As a German, then as the kingdom of heaven. Als eine deutsche Person, aber auch als ein König, als amen. Jemand, der zum Königreich des Himmels gehört. Any country you belong to, amen. Here on earth, you have the passport. Du hast diesen Ausweis. Amen. Amen. And you have the passport of the kingdom of heaven. Und du hast diesen Ausweis des Himmels. That of the kingdom of heaven is forever. Das vom Königreich des Himmels ist für immer. That of here ends in cemetery. Das von hier endet it's over. Mit dem Tod. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It is over with your citizenship. Es ist vorbei mit deiner Bürgerschaft. As a German. Als ein Deutscher. Once you die. Wenn du stirbst. It's over. Amen. Amen. But as a citizen of the kingdom of heaven, aber you continue to live. Bürger des Himmels, das ist für immer. Du lebst praise weiter. The Lord. Amen. Amen. You continue to live. Du lebst weiterhin. Your citizenship continues. Deine Bürgerschaft as geht a citizen of heaven. Als ein Bürger des Himmels. The reason Paul said, absent from the body, you are still present with the Lord. Der Grund, weshalb er sagt, abwesend vom Körper, bist du immer noch bei Christus. Just as you've been present with your body, as you know you are here, it hier. Is still Christ. Und ist immer noch as the separation of your body is still Christ. Immer noch is somebody getting it? Mm. It never ends anything. Never ends your relationship with Jesus Christ. Es endet deine Beziehung mit Jesus Christus. It helps us to know that when our loved one dies, we are still one together. Dass wenn unsere, is somebody getting wenn it? Unsere, our brothers, our sisters, when they die, Liebste we are still one family. Dass wir immer noch Familie sind. I don't know if somebody's getting it. And that's why I don't cry like unbelievers. It's uncalled for. Deswegen sollen wir nicht weinen wie Ungläubige. Don't be thinking and you know that you are that the pain. It's uncalled for. Deswegen sollte dieser Schmerz nicht da sein. Because it doesn't matter where you are. Here or there is Christ. Es ist egal, wo du bist, hier oder dort, ist Christus. Though they are dead, that does not mean they are not Christ. Dass sie da sind. If they were saved before they die. Bevor sie gestorben sind, wenn sie dann beim is Herrn sind, it? Dann sind sie beim Herrn, sind bei Christus. Praise the Lord. Hallelujah. I love Christ's kingdom. Ich mag das Königreich des Himmels. Amen. Amen. You never lose. Wir verlieren nicht. You never lose in His kingdom. Wir verlieren nicht in seinem Königreich. Remember Philippians. Philippians 2 or Philippians 3. Paul said, for me to live is Christ, to die is gain. Paulus sagt, zu leben ist Christus und sterben ist Gewinn. It means if I live or die, ob ich lebe oder sterbe, I have victory. Ich habe den Sieg. If I pass or fail, I have victory. Bestehe oder nicht bestehe, ich habe den Sieg. Can you see how the fear of death, the fear of everything, we just vanish? Wisst ihr, wie diese Angst vor dem Tod verschwindet? That it doesn't matter where I am. Es ist egal, wo what ich matter bin. Is that was I have Christ? Dass ich Christus habe. Like, what matter is Christ? Was zählt ist Christus. Can you see the freedom? Die Freiheit? No wonder the Bible called Jesus Christ the freedom. Kein Wunder, dass die Bibel Jesus Christus Freiheit nennt. Amen. Amen. I have victory. Ich habe it doesn't matter the result I egal, have. Egal welche Ergebnisse ich habe. If even my result come, I said I'm the last in the class. Selbst wenn meine Ergebnisse kommen, ich versagt habe. But God's children never fail. Kinder Gottes versagen nicht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I love it. Amen. The resurrection of Jesus was evident that Jesus have authority over death. Die Auferstehung von Jesus war ein Beweis dafür, dass Jesus Christus die Autorität hat über den Tod. Amen. He said, my country, my government cannot be stopped by the grave. Das heißt, er sagt damit, dass meine Regierung nicht mit dem Grab zu Ende geht. Jesus did not stop by the grave. Jesus hat nicht aufgehört am Grab. He continued. I don't know if somebody is getting it at all. Are you getting it? You are getting a shout, hallelujah. Hallelujah. Shout it. I want to hear your voice. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, death could not stop him. Der Tod konnte nicht aufhören. The grave could not stop him. Das Grab konnte nicht aufhören. He continued to live. Er hat weitergelebt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, if you live here, you can still have peace. Wenn du hier weggehst, kannst du immer noch Frieden haben. You can still have my joy. Kannst immer noch meine Freude haben. You can still have my everything. Alles hast du immer noch. Because you did not die. Weil du nicht tot bist. God's children never die. Kinder Gottes sterben nicht. You just change sides. Du hast einfach nur Seiten gewechselt. They just change sides. They never die. They change sides. Absent or present. Abwesend oder gegenwärtig. And that's how Christ help us to be aware that when our loved ones die. So hilft uns der zu zeigen, dass I mean if they are safe, our loved ones. Menschen, die wiedergeboren sind, in unserem Umkreis sterben. Though they are absent in the body, but they are still present in the Lord. Auch wenn sie nicht mehr gegenwärtig sind, körperlich sind sie beim Herrn. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hope. What kind of hope gives peace? Gottes Hoffnung gibt Frieden. Amen. Amen. It gives peace. Es gibt Frieden. Hope in Christ gives peace. Zu hoffen in Christus. There is no stress in it. Da ist kein Stress. I don't know if somebody is getting it. Hope in Christ. It gives you peace. Es gibt Frieden. Amen. Amen. Jesus Christ has victory over death. Jesus Christus hatte den Sieg über den Tod. Before Easter, I will quickly preach on resurrection of Jesus Christ. His death and his resurrection. Auch vorher noch über die Auferstehung von Christus sprechen, über den Tod und die Auferstehung. His death and his resurrection is very powerful. Amen. Denn sein Tod und seine Auferstehung ist sehr kraftvoll. You know, especially the resurrection. Besonders die Auferstehung. It's a guarantee. Eine Garantie. It's an assurance. Eine Versicherung für uns. That we never die. Dass wir nicht sterben. The grave cannot stop you. Dass das Grab uns nicht aufhalten kann. From be continue. That you continue with Jesus Christ. Dass wir weiter mit Christus machen. Praise the Lord. Amen. Then let me quickly talk about that of heaven. Und ich will kurz über den Himmel sprechen. Abraham's bosom and heaven. Where Christ is are two different places. Abraham's but they are both heaven. Und dort, wo Christus ist, das sind zwei unterschiedliche Orte. Aber beides ist immer noch, gehört noch zum Himmel. Amen. Amen. We just learned of hell. Of three types of hell. Wir Amen. Haben über drei verschiedene Arten von Hölle gesprochen gerade eben. Before the coming of Christ. Vor Christus, bevor er gekommen ist. If people died, the saint go to Abraham's bosom. Bevor er gekommen ist. Before the coming, ja. Aber dann war er hier. Aber war nicht da immer noch das Alte Testament immer noch? Weißt du? Let's go to 27, Matthew 27. Maybe that will answer your question. Matthew 27. Matthäus 27. Vers 50. So 53. Matthäus 27, 50. It said Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. You see it. And behold, the veil of the temple was rent in twain, from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rock rent. You see it. Mm-hmm. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose. I don't know. You get something there. The grave was open. Das Grab wurde geöffnet. The many bodies of the saints which slept. It did not say which died. Und they slept. Und die Leiber der Entschlafenen, nicht die er gestorben. Because the saints never die. Weil die Heiligen sterben nicht. Sie schlafen. I don't know. So are you getting it? And they arose with Jesus Christ. Und sie sind auferstanden mit Jesus Christus. And came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. When Jesus died, he went, you know, he went to the grave. Als Jesus Christus gestorben ist, he went to Abraham's bosom. Ist er zu Abrahams Schoß gegangen. To wake up, to give body to the saints, um den so that they rise with him. Einen Körper zu geben, damit sie mit ihm auferstehen. I don't know if you get it. Okay, also so, nicht als er gekommen ist und als er auferstanden ist. Resurrection, yeah, resurrection. Okay, sorry. Okay. The resurrection. You understand me? In his resurrection, so they followed him. Und dann sind sie ihm gefolgt. Amen. Amen. They are now with him. Und sind jetzt bei ihm. Amen. Nach seiner Auferstehung. Praise the Lord. I hope you get it. The saint left with Christ. Die Heiligen from Abraham's bosom. Sind mit Christus von Abrahams Schoß gegangen. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible talks about heavens. Die Bibel spricht über Himmel. Amen. Not one heaven. Nicht ein Himmel. Amen. In Revelation, we are in Revelation 12, where the Bible talks about heavens. In Offenbarung 12 redet die Bibel über Himmel. Then Deuteronomy 32 verse 1 talks about heavens. Und in 5. Mose 32 geht's auch um Himmel. It says, oh ye heavens. Ihr Himmel. Then in Isaiah 44 verse 23 he also talks about heavens. Plural. Und in Jesaja 44 spricht er auch über die Himmel. Because heaven is more than one place. Weil der Himmel mehr als ein Ort ist. There is invisible heaven, there is visible heaven. Es gibt einen unsichtbaren Himmel und einen sichtbaren Himmel. God children, we are already in heaven. Is wir, safe? Kinder Gottes, sind schon im Himmel. Amen. Amen. Wenn wir you are, praise the Lord. Halleluja. You are in visible heaven. Du bist im sichtbaren Himmel. Somebody get it. Nee, und unsichtbaren, unsichtbaren. That was, you know, when God created earth. Visible, invisible. We are now in the invisible. We are in visible heaven. Okay. We are the invisible is when you live here. Ach so, umgekehrt. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. The invisible is when you live here. Das Unsichtbare ist, wenn wir hier weg sind. The visible is having Christ. Okay. Das Sichtbare ist, wenn wir Christus haben. And living the life of Christ, that's visible heaven. Das Leben von Christus erleben ist das, der sichtbare Himmel. You can see it now. Wir können das jetzt sehen. You are experiencing the life of Christ now. Und erfahren you are heaven, there is this visible. Christus jetzt. Amen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. As Christ family, we are already in heaven. Als Familie von Christus sind wir schon im Himmel. Christ's world is not earthly. Die Welt von Christus ist nicht irdisch. It is heavenly. Sie ist himmlisch. He said, the Bible said, we are here, but not of earth, of the earth, but we are of heaven. Wir sind hier, aber wir sind nicht von hier. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 17. Johannes 17. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Let's go there. Let us go there. Praise the Lord. Hallelujah. John 17. Johannes 17. Please, if you have any question, you are free to ask at any time. Amen. And we always give you the opportunity to ask. Amen. John 17:9. He said, I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Ich bitte nicht für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Amen. He said, I pray for them. Ich bete für sie. I'm not praying for the world. Und nicht für die Welt. Amen. Amen. I love that place very much. Mm. I don't even know the place that I don't love in the Bible. You know, look at verse 15 and 16. Amen. Mm. Everywhere, they make me jump. Amen. Mm. I'm never sad. And any time I read them, I never see what people are doing or what how people are reacting. I see that, don't see my father. I see my father. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15 and 16. 15 and 16. He said, pray not that thou shouldest take them out of this world. That alone will help you to know that it's not God that takes your loved ones. Das sollte dir, when they die. Sollte dir zu verstehen geben, dass es nicht Gott ist, der Menschen tötet. Amen. Amen. He never take people. It's Satan that is the killer. Er nimmt Leute nicht zu sich. Es ist der Teufel, der Mörder ist. Amen. Amen. But thou should they keep them from the evil. Then if I see, they are not of this world. Evil as I am not of this world. Praise the Lord. Hallelujah. You better believe that you are not of this world. Glaube lieber, dass du nicht zu dieser Welt gehörst. You know, we are in Revelation 12. Wir waren auf Offenbarung 12. Where Jesus said, woe unto those. Wo Jesus sagt, wehe denen, die auf der Welt. Woe unto the earth. Wehe der Welt. For Satan has come unto you. Weil der Teufel ist zu euch niedergekommen. Satan controls the earth. Der Teufel kontrolliert die Erde. He controls the world, the natural world. Er kontrolliert die natürliche Welt. Christ's world is heaven, where Satan cannot control. Aber die Welt von Christus ist der Himmel, wo der Teufel nichts tun kann. And that is why once you are there, your peace, there's no end to your peace. Wenn du da bist, no end to your joy. Kein Ende, vielleicht Frieden, kein no end to your victory. There's no stress. Das ist kein Stress. You know, in the natural world, today is full of stress. Ist man voll von Stress. It's full of pain. Voll von Schmerz. It's full of what people are doing to me. Voll von das, was Leute mir antun. Amen. In Christ's world is full of what Christ has done for us. Aber in Christus geht es um das, was Jesus getan hat für uns. Amen. Amen. Jesus said, "Woe unto you." He sagt, wehe if you are of the earth. Der Welt, wenn du zu ihr gehörst. If you are of the earth, woe unto you. Because the earth will continue to see the flesh. Weil die Erde wird weiterhin das Fleisch sehen. The earth will continue to see us. Wird weiterhin das Selbst sehen. The earth never see Christ. Die Welt sieht nicht Christus. Look at everyone here today. They hate Christ. Das sehen wir überall. They hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. Amen. Amen. They prefer their children to be dead than accepting the truth. Ihnen ist es lieber, als ihre Kinder tot sind im Geist, als dass sie lebendig sind. Amen. They said they prefer their children to be dead. And when they are dead, they are the one crying. Why? Why should this happen to me? Wenn wir wirklich dann tot sind, dann sind sie am Boden zerstört. When they never listen to Christ. Obwohl sie dem Leben Jesus nicht zugehört haben. You know, I can even understand unbelievers. Ich kann selbst Ungläubige verstehen. But don't believe, but those that even call themselves that, you know, believers. Aber Menschen, die sich gläubig nennen. That call them, that believe that they go to church. Die glauben, dass sie zur Gemeinde gehen. And you know, they hate the truth. Aber dennoch die Wahrheit haben. I cannot imagine it. Das kann ich mir nicht erklären. Amen. They are not different from Satan. Aber sie sind nicht anders als der Teufel. And the real Satan is not even the unbelievers. Und der wahre Teufel sind nicht mal die Ungläubigen. Those that go to church and never accept Jesus. Die zur Gemeinde gehen und nicht Jesus Christus akzeptieren. They are the wicked. Das sind die Boshaften. And they are the people. They are the people Paul said that we should run away from. Und Paulus hat uns auch davor gewarnt, dass das die Leute sind, für den wir sogar fliehen. I will never choose hell for anybody. Because I know that there is hell. Wir werden für niemanden die Hölle. Don't choose hell for anybody. Geh für niemanden in die Hölle. If you know what hell really means, you will never choose it for. You will never compromise with people, with parents, with friends. Wirst du niemals mit against Christ. Familie Kompromiss eingehen. Amen. Amen. It might cost you things. Es wird dich vielleicht Dinge kosten. Because coming to Christ costs us a lot weil of things. Zu Christus zu kommen ist teuer. It might cost us our relationship with our mother, our brothers and sisters, our friends. Mit Freunden oder mit Geschwistern oder mit Amen. Familie. It might cost us our relationship with them for a moment, not forever. Es kostet uns vielleicht unsere Familie, unsere Beziehung mit ihnen für einen Moment. Because as you keep on choosing Christ, ja, wenn wir uns weiterhin für Christus they are going to choose Christ. Wenn sie sich für Christus entscheiden, ist eine Frage der Zeit. Watch out, as far as you never give up. Amen. Wenn wir nicht aufgeben, werden sie Christus akzeptieren. Und diese Beziehung, die sie dann auf ewig haben, ist im Vergleich auf dieses Verweigern dann nur ein Moment. It might mean separating yourself from them. You don't live with them any longer. Das heißt, you sell your part out of the house. It might cost it. Und dass du vielleicht ausziehen musst. They choose Jesus. Ist das. Aber entscheide dich dennoch für Jesus. Joining them, we destroy them. Weil we destroy you one. It will not destroy everything. Ihnen zu gehorchen im Unglauben wird dich zerstören. Choose Jesus Christ. Entscheide dich für Jesus Christ. Allow him to be the author and the finisher dass of everything for you. Dass du der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Is somebody getting it? It might cost you everything, but Jesus paid. No, it cost him something to come here to die denn for you. Hat Jesus für einiges gekostet, um hinzukommen. He left heaven, oh God, he left heaven and came here to die for you. Gekommen, it cost him something. Hat ihn einiges but he did not see the cost. Those things. He could see you and me joining him. Sehen. So also you see your relationship. You see your brothers and sisters joining you to praise Jesus. Und genauso schaust du auch darauf, dass das dieser Preis ist. Amen. Der Lohn, nicht auf den Preis, sondern auf den Lohn. Don't allow the body to be on the way. Lass nicht zu, dass der Körper am Weg steht. Satan go through father, go through mother to want to take people away from Jesus Christ. Um Leute von Jesus wegzunehmen. But will you allow it? Aber wenn wir das zulassen. I say, my father. He cannot save you from hell. Aber dieser Mensch kann dich nicht. He cannot save you. The only savior is Jesus Christ. Der einzige, der dich bewahren und retten kann, ist Jesus Christus. If you really love them, you will choose Jesus Christ. Wenn du sie wirklich liebst, wirst du dich für Jesus Christus entscheiden. Do you know when you choose them? Because you love yourself. If you love yourself, you will choose them. Wenn wir uns selbst lieben, werden wir uns für sie entscheiden. Ne, werden wir uns genau für sie entscheiden. Wenn wir sie lieben, werden wir uns für Christus entscheiden, damit Christus sich für sie entscheidet. Praise the Lord. If you love them, really, wenn du sie wirklich liebst, you will choose Christ. Wirst du dich für Christus you will not choose them. Und nicht sie. You are doing it for them also. Du tust es auch für sie. You never choose for yourself alone. Du entscheidest nicht für dich. You choose for yourself and your seed. Du entscheidest für dich und deine Familie und deinen Amen. Samen. Amen. Keep on choosing him. Entscheide dich weiterhin für and den Herrn. Give und gib nicht auf. Amen. Amen. And please don't forsake the assembly of believers. Learn to be coming to the house of lerne, Christ. In der Gemeinde zu sein, ständig. Amen. Amen. Learn to come to lerne church. Zur Gemeinde zu don't kommen, let anything take you out. Lass nicht Jesus zurück, can come at any time. Amen. Jesus kann zu jeder Zeit kommen. He can come at any time. Er kann zu jeder Zeit kommen. You know, with pursuing. Those Menschen, things, you are going to leave them behind. They are going to be here. It belongs to other people. Hinter Dingen her. When Jesus just come, you will not remember your account. You know how many... I mean, how much do you have in your account? Und die ganzen Sachen lässt du zurück und du wirst dich daran nicht mehr erinnern. The car, the new car, the house, everything. Alles bleibt hier. They live, they remain here. If your mother is not saved, remain here. Wenn deine Mutter nicht errettet, if your father is not here, first, wenn dein Vater nicht errettet, but here. No one will want to be here in the period of tribulation. Aber niemand will hier sein you. In der Zeit der Drangsal. The period of tribulation. In it's a tough period. Will niemand hier auf Erden we are nobody we want to experience. Die Zeit, in der Jesus Christus die Kinder Gottes mitgenommen hat. Because no more dead. Niemand hier auf Erden sein, weil der Tod ist weggenommen. Somebody will be getting rotten and you know will be sick of cancer. The cancer will be eating the body and will be rotten and no dead. Menschen werden lebendig verrecken, weil sie nicht sterben werden. And to have relationship with Christ is almost impossible. Und es wird fast unmöglich sein, eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben in dieser Zeit. You know, people believe they are being persecuted today. Wait till then. Weil Leute glauben, dass sie heute verfolgt and werden. And see heavy persecution. Zu der Zeit wird wahrhaftige Verfolgung. How the world will pursue you and fight you because of Jesus Christ. Gegen dich sein wird. No one will love to see that time. Und niemand will diese Zeit erleben als Kind Gottes. Let us choose Jesus Christ. Lass uns Jesus Christus wählen. And let us follow him to und the ihm end. Nachfolgen bis zum Ende. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, but rejoice, you heaven. Freut euch, ihr heavens. Satan is out of heaven. Der Teufel ist raus aus dem Satan is not in Christ's kingdom. Der Teufel ist nicht im Königreich. Can you see why you are so free when you are there? Von Christus. Deswegen sind wir auch frei da drin. Do you know how to be in heaven? Wie sind wir im Himmel? You know how to be in heaven. Wisst ihr, wie wir im Himmel once sind? You can remember what how much Jesus loves you, you are in heaven. Wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus wie sehr it's not how you love him, how he loves you. Dann sind wir im Himmel. If you can remember how what he paid for you. Wir uns daran erinnern, was er für uns gezahlt hat. How he left heaven and came here to pay the price. Wie er den Himmel verlassen hat, um den Preis zu zahlen. That's how to live in heaven. So leben wir im Himmel. Wenn it's wir not by you pass your exam, you have money in your account. Nicht so indem wir in Urlaub fahren, Geld haben und schöne Autos haben. New job. When you have new job, new wife, you have you know, some people do like this, their finger. I figured that we will go to hell later. Look at, they do like this. They put ring and say, fellow, they do like this. What is that? Lovey, lovey. Now, before I know it, everything kaput. Everything destroyed. Bevor man es weiß, dann wird es zerstört und dann ist wieder... You better allow Jesus Christ to be your life. Lass lieber zu, dass Jesus Christus dein Leben ist. If you are going to have me, let it be in Christ. Wenn du hast, dann für Christus. Let it be all about Jesus Christ. Lass es um Christus gehen. And he always prepare a place before you even go there. Und er bereitet einen Ort prepare vor, bevor er dich dorthin schickt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let me see. The time has gone. And we can... Maybe we'll stop here. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The Bible said that the saint is going to judge the angels. Amen. Die Bibel sagt, dass die Heiligen die Engel sogar richten werden. Amen. We are going to judge the angels. Dass wir die Engel sogar richten werden. 1. Korinther 6. Amen. 1. Korinther 6 steht das. Amen. Without Christ we cannot judge the angels. Aber ohne Christus können wir die Engel nicht richten. Amen. Amen. And the Bible said that the judgment starts in the church. Die Bibel sagt, dass dieses Gericht in der Gemeinde anfängt. The church is going to be judged before die Gemeinde wird zuerst gerichtet. Before the outside. Vor die äußeren Leute. Judgment starts in das Gericht the church. Beginnt in der Gemeinde. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, that judgment, we think that is very fast, so many times. Dieses Gericht, wir denken, das geht ganz schnell. Before you know it, you are just there. Aber bevor man es weiß, look at how people die today. Schaut euch an, wie Leute sterben. They just sleep, they don't wake up. Sie schlafen ein. Before their judgment. Und sind auf einmal dann da. Und it's so schnell. Das geht so schnell. We always think our judgment too, is still far. Denken, Gericht, far. Das weit weg ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Ich hatte eine Frage. Okay, let me. Yes, ich hatte eine Frage. Soll ich aufhören zu aufzunehmen oder? Okay, you can continue. Okay. Okay. Ich hatte eine Frage. Du hast ja eben gesagt, dass wenn der Arzt uns beispielsweise ein Todesurteil gibt, dass wir uns bei ihm bedanken sollen, ne? Und ich habe oft schon gesehen, Filme habe ich zum Beispiel gesehen, christliche Filme, wo halt auch Menschen krank waren, Kinder Gottes krank waren und dann diese Krankheit akzeptiert haben. It's not accepting the sickness. Genau, oder ich habe auch Zeugnisse gesehen, wo Leute einfach mit ihrem Leben abgeschlossen haben und gesagt haben, also sich schon darauf vorbereitet haben zu sterben. Und ich wollte halt verstehen, was ist der Unterschied zwischen so einem Verhalten und das zu akzeptieren, was der Arzt if sagt. If it is Christ, if it is Christ, you will not even accept that sickness. Just kissing the doctor means you are rejecting the sickness. Okay. Also sich beim Arzt zu bedanken bedeutet, dass du... Okay. You wanted to say something. Kann Tania los sagen? Okay. Genau. Ja, weil es ist ja nicht der Wille Gottes, dass man halt stirbt, ne? Weil der Herr möchte, dass wir hier auf Erden sind. Ne? Und wir sollen das ja auch verweigern. Sicknesses and diseases, they are not blessings. Ja, also Krankheiten sind causes. Segen, das sind Flüche. Amen. Poverty is not a blessing. Armut ist kein Segen. It's a cause. Es ist ein Fluch. All these demons are behind them. Dämonen sind dahinter. To be poor is not from God. Armut ist nicht von Gott. Do you know that? Look at those. If you just start, go to the Bible, go and see those that follow God, the true God. Wenn wir none of them was poor. In die Bibel gehen und uns anschauen, die Menschen, die Christus gefolgt sind, die waren nicht arm. Abraham was the richest of this time. Abraham war der reichste. Even Job was the richest. Just name it. David was a king. You know, David. Just you never, you know, once you have him, you are never poor. Bist du nicht arm. Poverty is out of Christ's dictionary. Armut ist raus aus it's dem, not there. It is a curse. Es ist ein Fluch. But not, it's not being rich without Christ. Aber wir sind nicht reich ohne Christus. It is not the wealth. It's how you get the wealth. Es geht nicht um den Reichtum, sondern wie haben wir diesen Reichtum bekommen? Amen. It's not the wealth. It's how you even have it. Wie hast du diesen Reichtum bekommen? The blessing of the Lord. Der Segen des Herrn macht uns reich. There is no sorrow, but the blessing of Satan. Satan also bless people. Und bringt kein Leid, aber der Teufel segnet Menschen auch. Amen. Sicknesses and diseases, they are not from Christ. Krankheiten sind nicht von Christus. That you know that Satan, you know that the doctor talks and said, I'm going to die, and I stand up and kiss him. Wenn you know the meaning of that. Wenn er sagt, dass ich sterben werde und ich mich bei ihm bedanke. I'm telling Satan, you cannot threaten me. Damit sage ich, der Teufel kann mich nicht bedrohen. Amen. Amen. Because people will fall into fear. Weil Leute werden in Angst fallen. Yeah, but instead of fear, you are in faith. Aber anstatt in Angst because zu leben, you know who you are. Bist du im Glauben, weil du weißt, wer du bist. Is getting it. That death does not belong to you. Dieser Tod gehört dir nicht. Amen. Life belong to you. Das Leben gehört dir. Your life is you know, the doctor can only see with their five senses. Der Arzt kann nur mit seinen fünf they cannot see your spirit. Sie können deinen Geist your sehen. Spirit is who you are, not Geist your body. Ist das, was du bist, und nicht dein Körper. They can only see your body, but they cannot see your spirit. Sie können nur deinen Körper sehen, aber nicht deinen which Geist. Is greater, your body or your spirit? Aber was ist größer, dein Körper oder dein Geist? He that is in you is greater than whatever is in your body. Der in dir ist, ist größer als das, was in deinem Körper ist. You are not accepting the sickness. Du akzeptierst nicht die Krankheit. You are saying Satan, you feel woeful. Du sagst damit, Teufel, du bist ein Lügner. And in your threat is not into me. Deine Bedrohung macht mir nichts. Because I know who I am. Denn ich weiß, wer ich bin. Then you, can you stand up and kiss the doctor? Und dann bedankst du dich beim Arzt. Thank you. Why don't you come to Jesus? Wieso kommst du nicht zu Jesus Christus? I understand why und verstehst, weshalb ich dir danke. Amen. Amen. I hope you get it. Okay. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. We don't accept problems. Wir akzeptieren Probleme. We don't prepare to die. Wir bereiten uns nicht vor zu sterben. Das ist nicht von Christus. You prepare to preach Christ. Du bereitest dich vor, Christus zu predigen. Du bist ein Evangelist zu predigen, denn du bist ein Botschafter. Du bist hier, um ihn zu präsentieren. We just read it in John 17, where he said, "Take them not." I did not say take them out of this world. I did not say kill them. In Johannes 17 sagt er ganz klar, er bittet Gott nicht, sie wegzunehmen von dieser Welt, sondern sie sollen hier auf dieser Welt leben. If you are not here, Christ cannot be here. Weil wenn du nicht hier bist, kann Christus nicht hier sein. He needs you to er braucht be here. Dich, um hier zu sein. That's why he called you ambassador. Deswegen nennt ambassador er dich Botschafter. Means you are the one representing him. Das heißt, du bist derjenige, der ihn repräsentiert. It means without you, he cannot be here. Das heißt, ohne dich because kann er nicht he hier needs sein. Your body. Weil er braucht deinen Körper. No, there's no one. No, there's no example of Christ es gibt kein Beispiel von Christus. No one gave his body for him to Jews. They have found their bodies always for Satan. I don't know somebody getting it. They give their body to Satan. Die Menschen geben ihren Körper den Teufel hin. For God to see one body to use is so difficult. Und deswegen ist es für den Herrn schwierig, einen Körper zu finden, den er arbeiten kann. For God to see one body to use is so difficult. Durch den er arbeiten kann, ist schwierig. But millions just give their body to Satan to use. Weil viele ihren Körper dem Teufel geben und ein lebendiges for Satan. Sie sind ein lebendiges Opfer für den Teufel. For God to get one vessel. Aber damit der Herr ein lebendiges Opfer bekommt, ist so schwierig. Amen. Amen. Because people will be thinking of persecution. My Leute father will fight me. My mother will fight me. My mother don't want it. Der wird mich verfolgen. Das wird mir fehlen. You have a lot of things to threaten. So viele Sachen hat er, womit er dir Angst machen kann. Don't buy to that threat. Aber das sollen wir nicht akzeptieren. Amen. Amen. Allow Christ to be the winner. Lass zu, dass Christus der Sieger ist. Amen. Your father will say thank you on that day. Dein Vater wird sich your bei dir bedanken. Your mother will say thank you. Deine Mutter wird sich dabei bei that dir bedanken. That you did not listen to me. Dass du ihr nicht zugehört hast. Dass you du ihr nicht zugehört hast. So even in the natural world, sometimes you say don't go, and somebody and you and later and that person did not go, and later you now find out that what happened, what could have happened to you if you had been there, could have been very serious and deadly. Then you start thanking that person. Please, you thank you for that you prevent me from going there. That is how people, your loved ones that you preach to, that keep on saying no, no, no. That you did not give yes to them. That's how they will thank you on that day. Manchmal selbst in der natürlichen Welt kennen wir das, wenn uns zum Beispiel Eltern verbieten, irgendwo hinzugehen und sagen, nee, du gehst jetzt nicht dahin, du darfst nicht dahin. Und dann denkst du, ja, ich will aber dahin, ich will jetzt zum Beispiel zu dieser Feier, aber die Eltern sagen, nein, auf einmal später, keine Ahnung, ist bei dieser Feier ein Brand entstanden, alle Leute sind ums Leben gekommen, weil sie sind im Krankenhaus und du denkst dir, boah, danke, Mama und Papa, dass ihr mir das verboten habt, dahin zu gehen. Und selbst in der physischen Welt kennen wir das, wenn uns manchmal dieses so eine Situation rettet. Und genauso wird es aber auch so sein für die Leute, die wir dann im Himmel treffen, dass sie sich auch bei uns bedanken werden. Sagen, ey, danke, dass du auf mich gehört hast. Danke, dass du nicht auf mich gehört hast. Oder aber auch danke, dass ich auf dich gehört habe. Praise the Lord. And thank you. They will say thank you for not giving up. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. And just, you know, you keep on pressing. Thank you. Und weiter gedrängt hast. Thank you. Sie werden dir danken. You never follow Jesus in vain. Du folgst Jesus nicht vergeblich. And you never regret und du bereust das auch niemals. In, Christ is victory. In Christus ist Sieg. The problem today is religion. Das Problem heute ist Religion. Amen. Amen. Problem everywhere today is religion. Das Problem überall ist Religion. Like Jesus said in Matthew 13. Matthew 23. He said, they stand at the way. Sie stehen am Tor und kommen selbst nicht rein und lassen auch Leute nicht durch. Are you getting it? They never come in. Sie kommen nicht rein. But they never, you know, it's like parents. They will not go, but they will prevent their children from going. Das ist wie Eltern, sie you want gehen to selber to their nicht. Children, say no. Aber lassen Leute auch nicht durch. If you want to choose them, you choose them peacefully. Wenn du and leave the children to choose für die Christ, Hölle entscheidest, they will never do that. Dann tu das, aber entscheide dich nicht, also nimm diese Entscheidung nicht jemand anderes ab. No wonder Jesus says that the kingdom of heaven suffer violence and violence take it by force, because there is going to be persecution. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, dass dem Königreich Gottes Gewalt angetan wird und die Gewalt reißt es an sich. Go to Mark 10. Let's close it here. Mark 10. Mark 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mark 10. You know, this story of the good master. Diese Geschichte vom guten Meister gefällt mir sehr. I've said so many things that I love today. Amen. From verse 17. Vers 17. And when he was come forth unto the way, there came one running and kneeled to him and asked him, good master, what shall I do that I may inherit eternal life? You know, people come to the church. Leute kommen zur Gemeinde. Your mother might come here. Your father might come Vater here. Vater und Mutter können vielleicht kommen. Amen. So I see if they are hungry of Christ. Das ist, als ob sie really hungry auf Christus, aber sind sie es wirklich? This person came to Jesus. Diese Person kam zu Jesus. He knelt down. Hat sich hingekniet. Can you see the honor? He knelt down. He was not standing. He knelt down. He bowed down his knees. Amen. Amen. You know, it sounds very good. Er wirkte sehr fromm. That is it coming from the sehr heart. Demütig, aber kam diese Demut vom Herzen? Amen. You see it later. How he became sad and went away. Später following Jesus sehen Christ. Wir, wie diese Person aber traurig weggegangen why? Ist. Why? Because he hated truth. Weil sie die Wahrheit gehasst hat. He ran away from the truth. Weil sie die Wahrheit verweigert the hat. The truth threatens her. Weil die Wahrheit him. Diese Person bedroht. And Jesus said unto him, why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear witness, false witness, defraud not, honor your father and your mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. You know, when you are talking to parents zu or friends spricht, or brothers and sisters that are so religious, they say they know it. Sind, have you experienced it? They say, I know, I know. Yeah, yeah, I know. Just like the same Jesus, he said, do, do, do, do, do. Then he said, I have, all this have I done. Hab ich alles gemacht? Kenn ich. Have you really done it? Was ist have you, do you really believe Christ? Glaubst du wirklich an Christus? Praise the Lord. Hallelujah. No, I'm not telling them this. I'm not telling them this. You say, no, I have done everything. The Jesus beholding him. You know, in verse 20, he did not even say, he says, from my youth. I have been observed experiencing all this from my youth. Yeah, don't know this thing, they are babies for me. Hat sogar weit ausgeholt. I even understand them more than you, Jesus. Schon seitdem ich ein Kind bin, mache ich das alles. Amen. The Jesus beholding him, love him. You know, if you're bringing them here, you love them so much. Weil wir sie hinbringen zur Gemeinde, lieben wir and sie. And you you're preaching to them, you love them und so much. Und weil wir zu ihnen predigen, lieben wir sie. You're not accepting the lies of Satan. It means you love Jesus dass wir die so Lügen much. Des Teufels nicht akzeptieren, bedeutet, weil wir sie lieben. Amen. Amen. Be a vessel for Christ. Sei ein Gefäß für Jesus. Amen. Amen. I said unto him, one thing thou lackest, go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure. I would please be looking at the Bible. Verse 21. Who said it? Ella. Ella. But what to remember? But what to remember my daughter's life? I said, you said it. You said it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Can you read this? Great yeah. Verse 21. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Praise the Lord! Halleluja! Jesus touched this man's heart. Jesus hat das Herz dieses Mannes berührt. His God, his money is his God. Weil sein Geld sein Gott war. His money is his wealth. Weil sein Geld Christ sein Schatz is not his wealth. Jesus war nicht sein Schatz. Amen. Mm-hmm. And he was sad. Verse 22. 22. And that same, I went away grieved, For he had a great possession. You see that? He was sad. Er war traurig. This is somebody that came kneeling down. Er ist aber kniend gekommen. You can imagine when somebody comes here and is angry and goes away. Aber dann wieder. Das ist gleich, was hier passiert. You know, he was sad and he left. Er war traurig und ist weggegangen. Because something touched somebody's heart. Weil etwas hat das Herz eines Menschen and berührt. It's good for Jesus to touch our heart. Und das ist gut, wenn der Herr uns berührt, weil er Zugang da ist. And Jesus looked around about and said unto his disciples. Virginia, can you help us? Can you help us to read? Read Vers 23, Schatz. 23. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für den Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. And Jesus looked round about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. The people that depend on their wealth. Die Leute, die sich auf ihren Reichtum verlassen. Those that depend on their money. Die sich auf ihr Geld verlassen. Those that depend on parents. What my father says is final. Well, not what Christ says is final. Die sich auf ihre Eltern verlassen. Das, was ihre Eltern sagen. What my father says is final. Not what my, you know, honor your father and your mother. You know, parents love that verse, that very place very well. And once you touch it, it will touch everything. Dass du deine Eltern ehren sollst. Because you be honor Christ. Aber wir sollten erkennen, dass wir Christus ehren sollen. Praise the Lord. Halleluja. Until you honor Christ, you cannot honor your parents. Erst wenn wir Christus ehren, können wir unsere Eltern wirklich ehren. If you honor your parents without honoring Christ, that is fake honor. Wenn wir unsere Eltern ehren, ohne Christus zu ehren, ist eine falsche Ehre. Amen. And the disciples were astonished at this word. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. How hard it is. Wie schwer ist das? For them that trust in riches. Dass die sich auf Reichtümer verlassen. That die. Praise the Lord. Hallelujah. That, you know, people are not where people's trust. People's trust. Where their trust is today. He said, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. You know, it's as if he's talking about what we call the Europeans. This was up, er über vielleicht Europäer spricht. Amen. Yeah, they don't believe their money is everything. Weil sie glauben, they don't need Jesus weil Christ. Viele von ihnen glauben, they see the doctor is there. Die yeah. Welt kann ihnen alles geben. If you're not working social, is there. Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Wenn du keine Geld hast, gehst du einen Kredit. Free. Wenn du nicht arbeitest, hast du Sozialhilfe. Es gibt immer irgendeinen Ausweg. For somebody, you know, he said, for a rich man to enter into the kingdom of heaven. He said it will be easier for a camel to pass through the eye of a needle. Do you know the meaning of that? It means it's impossible. Das hier steht, dass es leichter ist, für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als dass ein Reicher in das Reichtum hineingeht. Sagt, dass es unmöglich ist. Ihr kennt ein Nadelöhr. It's not possible. Und ein Kamelkorb. Das geht nicht. It's not possible. Das ist nicht möglich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's not possible. It can never work. Es kann nicht funktionieren. And you can see it here, especially, you know, sometimes I even want to go to Nigeria. Und das sehe ich oft hier. Manchmal will ich deswegen nach Nigeria gehen. Amen. Amen. Because, you know, how people, you know, I know. Jesus is talking about money here. Jesus spricht über Geld, über einen reichen Mann. Amen. How people depend on money. Die Menschen sich auf Geld verlassen. Even in Africa, those people that depend on money, they do the same thing. Und in Afrika ist das Gleiche. That's why people are almost saying that they are almost saying that it's poor people that need Jesus Christ. Und viele Leute sagen sogar, dass nur arme Leute Jesus brauchen. Or people that don't have money to go to the doctor. Or people that it's more than that. Aber es ist mehr als das. Are you getting it? It is more than that. No money can give you can save your soul. Kein Geld kann deine Seele. No money can help you to make heaven. Kein Geld kann dir den Himmel geben. Amen. Kann dir den Himmel kaufen. And then we are astonished out of measure, saying among themselves, who there can be saved? Who there can be saved? Wer kann denn überhaupt errettet werden? Because we all love money. Weil wir alle Geld lieben. Who there can be saved? Because we all love money. Überhaupt errettet werden? Then once you come to Christ, we no longer love money. Aber wenn wir zu Christus kommen, lieben wir Geld. Because he's going to train you with that money. Weil wird dich mit diesem Geld ausbilden. I don't know if somebody is getting something. And so if you cannot even give, bless the house of God, you cannot even give your heart to him. Deswegen, wenn wir das Haus Gottes nicht mal segnen können, dann können wir auch nicht unser Herz ihm wahrhaftig und vollkommen geben. He is going to train you with money. Er wird dich mit Geld ausbilden. With whatever salary, the money you are receiving is going to train you with. Damit wird er dich ausbilden. Amen. Because what he has for us is so big. Weil was er für uns hat, ist so groß. And if we are not trained, wenn wir nicht trainiert sind, and we have it, und wir es haben, whatever he gives us is going to destroy us. Was immer er uns gibt, wird uns zerstören. But if you are trained, wenn wir ausgebildet sind, you can never be destroyed by what he gives you. Wenn wir nicht zerstört durch das, was er uns gibt. I don't know if you are getting it. And that is why he sees your blessing. Deswegen sieht all er the time. Unseren Segen immer. If you look at Jesus, he was in the church. Als Jesus in der Gemeinde war, in der Synagoge war. He saw them singing. Hat er die Sänger gesehen? He saw them praising the Lord. Als sie in Herzen. He saw them praying. He saw them preach the gospel. Er hat gesehen, wie die Leute gebetet haben. He did not speak. Aber er hat nicht darüber gesprochen. When did he speak? Wann hat er gesprochen? When it was time to bless the house of God. Als an der Zeit war, das Haus Gottes zu sehen. The widow giver. Diese Witwe. Then he spoke. Die alles gegeben hat. Who is the greatest among the da hat er gesprochen. Peeps. Er hat gefragt, wer ist der größte? He did not talk about praises. Er hat nicht über den Lob gesprochen. He did not talk about that. He just talked about money. Er hat einfach nur über das Geld gesprochen. Who is the greatest? Wer ist der größte? Out of those people that did. Der da gegeben hat unter den Leuten. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Who then can be saved? And Jesus looking upon them said, with men it is impossible. And that's why once you come to him, deswegen, wenn wir zu ihm kommen, you no longer love things. Things love you. Lieben wir Dinge nicht Amen. Mehr. Die Dinge Amen. Lieben uns. Amen. Amen. You love him. Wir lieben and things him. Love you. Und Dinge lieben uns. You pursue Christ. Wir sind hinter and Christus things her. Pursue unsere you. Dinge werden hinter uns her sein. How to be wealthy in Christ's kingdom is very easy. Wie wir reisen im Königreich Gottes ist sehr einfach. It's very, very easy. Es ist sehr einfach. You seek Christ. Wir sehen you Christus. Seek his kingdom. Wir suchen sein you are after his house. You are after his kingdom. Wir sind hinter seinem then all those things will pursue you. Her. Und er wird alles it says, seek ye first the kingdom of heaven. And his righteousness. Wir sollen erst mal and all others, they will become Jara. Nach seinem Königreich suchen. Alles andere wird some people understand Jara. Alles andere wird uns hinzugegeben. Amen. Amen. You become Geschenk. Alles andere wird ein Geschenk. All others, they are gifts. Alles andere ist ein to Geschenk. Have to be rich in this world is a gift. Reich zu sein in dieser Welt ist ein it's not hard labor. Es ist nicht Arbeit. In Christ's world, it's in, not hard labor. It's im Königreich von Christus ist eine Gabe. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see how it is hard labor today. Aber für die Menschen auf dieser Welt ist es harte Arbeit. You go to university, you go to kindergarten, Grundschule, High Schule, Low Schule. You just be going from there. Then uni, then, you know, so hard. Du gehst von Etappe zu Etappe, um dieses Ziel zu erreichen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 28. 28. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all. We left all. Wir haben alles verlassen. Peter said we left all. Petrus sagt, we wir left haben alles the natural family. Die natürliche Familie. We left our brothers and sisters. Brüder und Schwestern. I left my mother to follow you. Oh. I left my career to follow you. Um dir zu folgen. I left my mother to follow you. You are going to choose between you and your mother. Aber du wirst entscheiden. You are going to choose between you and your brothers and sisters. Dir und deinen Eltern. In the flesh. Zwischen dir it's und deinen Schwestern. You cannot serve two masters. Weil du nicht zwei Meistern dienen kannst. You are going to choose. Du wirst dich entscheiden. If they refuse to join Jesus, then you are going to choose. Wenn sie sich weigern, Christus zuzugehören, dann wirst du dich entscheiden müssen irgendwann. Amen. Amen. And Peter began to say, unto him, Lord, we left all. Left all and have followed thee. Mm. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no one that hath left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or child, or children, or lands, for my sake. You know, Abraham left his land for God's sake. Remember, Christos. left. No, you can leave a city because of Jesus. I'm just coming. Live very close to us. Eine Stadt verlassen. For Jesus. No, people live because of job. Leute ziehen um. But they cannot live because of Jesus. Aber sie können nicht umziehen wegen Jesus. And it marvels me when people are looking for a place to stay. Und das erstaunt mich. They say, do say though. Dass sie umziehen. Why not much in Glaba? And be close to the ministry. Dass sie, if you are really of Christ. Aber wenn es dir wirklich um Christus geht, wieso ziehst du denn nicht in die Nähe der Gemeinde? After that, later you'll be given excuse why you cannot come. It's too far. It's busy. Später gibt es dann wieder Probleme, weil es halt wieder so weit weg ist. No train, no deals, my car's quiet. Das sind wieder Probleme mit dem Auto oder mit der Verbindung. He said you have to leave all. Aber er sagt, Jesus speaking. Alles zurücklassen. It's between you and him. Und das ist eine Entscheidung, die du zu tragen hast. Our children are lost for my sake. And the gospels. And the gospel. Das Evangelium. It's not where it's beautiful, it's Christ. Es geht nicht darum, it's not the city I love, it's the legend of Christ. Oder eine Stadt, die schön it's ist. Not where I desire, I never could have desired to be there, but because for Christ's sake, I've chosen here. Amen. Is that not wonderful? To choose it. Dass man sich für Jesus entscheidet. This place could have been a treasure, but I choose it. Ein Supermarkt sein können, aber ich habe mich für Christus entschieden. Es ist eben nicht ein Supermarkt. I chose him. You understand me? Why don't we choose him? Weshalb entscheiden wir uns nicht für ihn? Amen. If you know someone, you say you're back, and later you are the one that will be complaining. Und später bist du die Person, die when you spät. Never put him in consideration and make him number one. Erachtest. And later you'll be saying, no, the money for fuel to come here. I have to buy him before. You know, you have opportunity. Now that fire, you will not even come in. You will just reject it. Und vorher hatten wir die Möglichkeit schon zu entscheiden, dass wir eben nicht so weit weg wohnen, damit diese ganzen Probleme, die sich dann später dadurch vielleicht entwickeln, nicht erscheinen. Aber weil wir halt unsere eigenen Wege gehen. If you can leave father and mother, you can leave start. Wenn wir Vater und Mutter verlassen können, können wir auch Städte verlassen für Christus. I come and near and go. I don't allow anything to distract you. Und lass nicht zu, dass uns irgendetwas davon oder ablenkt. But he shall receive a hundredfold. He shall receive a hundredfold. Hundertfältig empfängt. That you left there does not mean you will not receive them. Und dass du das verlassen hast, heißt nicht, dass du es nicht wieder zurückgewinnen wirst. It's like a corn, a seed of corn. Es ist wie ein Samen, den man einpflanzt. When you plant it, wenn du ihn einpflanzt, ist es einer. And when it's coming back, it's no longer one. Ist nicht mehr einer. Hundredfold. Es kommt hundertfältig zurück. Is somebody getting it at all? Praise the Lord. Hallelujah. When you know, once you leave it, wenn du es loslässt, plant it. Leave it by choosing Jesus. Indem du dich für Jesus entscheidest. Amen. Amen. Leave it. Lord Jesus, Moses wrote. Der Stab von Moses. Moses wrote. That rod, you remember that rod. When it was Moses' rod, it could not divide the sea. Once it come to Christ's rod, God's rod. Als Mose seinen Stab dem Herrn übergeben hat, hat der Herr ihm diesen Stab zurückgegeben. Und als er ihm diesen Stab zurückgegeben hat, war er nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich und konnte dann das Rote Meer teilen. That's how we want you to give your parents to him. Und so sollen wir auch give everything to him. Unsere Familie ihm übergeben. Give your parents, your father, no, your parents, unsere give Eltern them to Jesus. Dem Herrn übergeben. Allow Jesus to save them. Zulassen, dass Jesus sie rettet. Don't be a vessel for Satan to take them away from Jesus. Sei nicht eine Blockade oder ein Gefäß des Teufels. You are started with Jesus. Wir haben angefangen mit Jesus. Amen. You are going to choose for them. Wir werden für sie entscheiden müssen. As you keep on having a relationship with Jesus. Wir weiter eine Beziehung haben mit Jesus Christus. They are not lost. Sie sind nicht verloren. They will surely come. Sie werden dann zurückkommen. That's what Jesus said. Das sagt Jesus hier. They shall receive a hundredfold now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers and children and lands and with persecution. Mit Verfolgung. It's not without persecution, nicht because religious people will persecute you. Why are you doing this to your mother? Weshalb tust du das deiner Mutter an? Why are you disobeying your mother? Wieso missachtest du deine Mutter? Why are you disobeying your father? Wieso missachtest du deinen Vater? Religious people will disobey you. They will persecute you. Werden dich verfolgen. Men will persecute you. Menschen werden dich verfolgen. You know, in Europe, yeah, they don't even persecute. You know, they don't even know anything about mother and father. Okay. But yeah. In Africa, they persecute. In Europa ist das normal, dass Kinder eher ein abgeschottetes Leben von ihren Eltern führen. Aber in Afrika beispielsweise, da sind Leute so krass abhängig von ihren Eltern und auch umgekehrt, dass man sich beispielsweise in so einer, mit so einer Mentalität komplett fertig machen würde, wenn du dich für Jesus entscheidest und gegen deine Eltern. Why do you reject your mother? Wie kannst du sagen, deinen Vater und deine Mutter zu verweigern? I did not reject them. I choose Jesus for them. Aber ich habe sie nicht verweigert. Ich habe Jesus für sie gewählt. Amen. Amen. And Jesus know what is good for them. Jesus weiß, was gut ist für sie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. With persecution, there is going to be persecution. Und es wird Verfolgung geben. Your coming here is not without persecution. Unser Hinkommen ist nicht ohne Verfolgung. Father will fight you. People Väter, will go against you. Leute werden gegen uns. There are going to be problems. Es wird Probleme kommen. Amen. Amen. Hold on to Jesus. Aber halt Jesus fest. Hold on to Jesus. Halt Jesus fest. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in the world to come, eternal life, the many that are first shall be last, and the last first. Aber viele von den Ersten werden letzten sein, die letzten die Ersten. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In Luke 14, he said you have to hate all. In Lukas 14 steht, dass wir alles hassen sollen. Hate all. Alles hassen including sollen. Yourself. Selbst uns selbst. Until you hate yourself, you cannot choose Jesus. Weil erst wenn wir uns selbst hassen, werden wir yeah. Jesus, uns für Jesus entscheiden. You know how you hate yourself aber wie hassen Jesus. Wir uns selbst und entscheiden uns für Jesus? You know, if your mothers tell you to choose her. Wenn deine Mutter dir sagt, entscheide dich für mich. And you choose Jesus Christ. Aber du dich für Jesus entscheidest. You choose Jesus Christ because you hate yourself. Du hast dich dann für Jesus entschieden, weil du dich selbst hast. You don't care about any persecution that is coming. Dir ist die Konsequenz from your mother. Dieser Entscheidung, die von deiner Mutter aus ausgehen I don't know if somebody is getting it. Egal. You don't care about any persecution. Ob sie nicht that is coming from anywhere. Oder ob sie dich ausschließt, all das ist dir egal. You don't love your life to that extent of choosing your mother. Du liebst deine Leben nicht so sehr, dass du dich deswegen für das Fleisch entscheidest. You choose the spirit. Du entscheidest you dich für den Jesus Geist. Christ. Du entscheidest dich für Jesus Christus. Because he is the savior. Weil er der Retter ist. He is the one that can even save your mother. Er ist derjenige, der that can even save your father. Deinen Vater retten kann. You can, your joining them cannot make them, cannot bring them to Christ. Aber mit ihnen Jesus zu verweigern, wird ihn it nicht bringen. It means death and destruction. Das bedeutet nur Tod und Zerstörung. Woe unto those that depend on man. Wehe denen, die sich auf Menschen verlassen. If you depend on your children, wenn wir uns auf unsere Kinder verlassen, maybe we go that on Wednesday. Ist das der Anfang vom Ende? If you depend on your children, it's war unto you. Der Anfang vom Ende. He said you have to, if you depend on yourself and not Jesus Christ, it's war unto you. Ist das ein ist das der Anfang vom if you Ende? Depend on your father, your mother, or whoever. Auf all die Leute verlassen. And not Christ alone. It's war unto you. Ist das der Anfang vom that's Ende? That's like Jeremiah. Jeremiah 5, Jeremiah 7, they are everywhere there. Isaiah 31 is there. We will go there on, as the Lord directs us on Wednesday. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, if there is any question, then we ask and close. Amen. Yes. I don't have, not a question.